WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zum Hörspiel am Sonntagabend. Ich bin Dominik Josic. Ich sage Ihnen ganz kurz, was wir gleich vorhaben in den kommenden 50 Minuten. Wir gehen nämlich der Frage nach, wo Henry Silber steckt, der gefeierte Schlagerstar, der sein Leben ganz der Musik gewidmet hat. Die Existenz im Rampenlicht ist zu Ende gegangen, aber da warten jetzt noch etliche Lebensjahre auf Henry und er muss eine Entscheidung treffen. Absturz und Rückkehr zum Alkohol oder einfach das machen, was wir normalen Menschen machen, in Anführungszeichen, sich also in die kleinbürgerliche Rentneridylle zurückziehen. Henry Silber entscheidet sich für die Ruhe, er findet einen soliden Job, er taucht ab, dieser Plan scheint aufzugehen, bis ihn ein Fernsehteam aufspürt und wieder an die Öffentlichkeit zerrt. Was dann passiert, hören Sie jetzt. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Traurige Blume vor meiner Tür. Der Himmel ist dunkel, doch du kannst nichts dafür. Wenn Gewitter aufziehen, dann kannst du nicht fliehen. Doch traurige Blume, ich bleibe bei dir. Du wirst blühen, frei blühen, bunt blühen. Irgendwann wirst du blühen, frei blühen, bunt blühen. Irgendwann. Irgendwann habe ich angefangen, Henry Silber richtig zu mögen. Das heißt, eigentlich erst, als er schon am Ende war. Fast. Also hol mir mal ein Bier. Nee. Doch. Links, da unten links. Neben der Sprühsahne. Gott, das ist hier irgendwie, hier riecht alles nach Benzin. Die Margarine riecht nach Diesel. Was heißt hier, das riecht nach Benzin? Das geht hier Hör mal auf, den Kuchen kaputt zu machen. Ich bring den ja mit jetzt, warte doch mal. Möchtest du noch was von der Zwiebel mit? Bier! Ja, gibt's jetzt kein Bier. Mach jetzt mal den Fernseher an. Da läuft doch das nur noch Scholatur und da kommen noch ein paar Bomben auf Bagdad und dann geht's los. Nee, ich will das nicht sehen. Bitte mach doch jetzt den anderen Kanal mal an. Na, das ist doch der Kanal. Warte doch einen Moment. Gleich komm ich. Hier ist alles so eng. Du machst dich auch immer so breit. Jetzt rutsch mal ein Stück hier. Mach's doch nicht so ungemütlich. Na, das ist ungemütlich. Du bist ungemütlich. Nein, ich bin nicht ungemütlich. Doch. Jetzt rutsch mal hier, du stinkst nach Bier. Du gibst mir Wasser und ich stink nach Bier. Ja, irgendwie hast du das Bier verschüttet, das ganze T-Shirt, du stinkst nach Bier. Verheiratet zu sein, furchtbar. Wenn du wieder so besoffen bist in dieser Sendung, das ist das allerletzte Mal, ich will es überhaupt nicht erst sehen. Du bist jetzt schon schlecht, wie du wieder über diesen Fernseher torkelst. Weißt du überhaupt, wie man... Peinlich, peinlich. Ey, hör doch mal zu. Nein. Ich will eine Frage stellen, ob du weißt, woran man eine türkische Domina erkennt. Nee, weiß ich nicht. Am Lederkopftuch. Türkische Domina, das bin ich eigentlich hier. Claire. Sterne auf deiner Haut. Les étoiles sur ta peau. Oh la la. Das hören wir jetzt. Wir haben noch 3 Minuten Zeit, genau so lange dauert der Wetterbericht. Du musst da drücken. Ja, tu ich ja. Ach, du kannst nicht mal den Kassettenrekorder anmachen. Also, da musst du drücken, okay. Ja, da. Okay. Die Nacht war so lau und der Himmel so nah. In der Luft lag ein Hauch von Amour. Fragte, schenkst du mir noch einen Tango? Und wir beide vergaßen die Uhr. Die Sterne auf deiner Haut, Mademoiselle, der Mondschein auf deinem Gesicht. Heinz, sei doch mal bitte einmal still, lass mich doch einmal hören, hab ich mich getraut, Mademoiselle, und du hast gesagt, warum nicht? warum nicht? Eine wirklich schöne Stimme hattest du, Heinz, eine wirklich schöne Stimme. Wir wirbelten und drehten uns im Tango-Takt. Die Sterne auf Stück für Stück. Wir schwebten auf unserer Umlaufbahn. Die streichelt einen richtig, die Stimme, merkst du? Die Sterne auf deiner Haut, Mademoiselle, der Mondschein auf deine Haut. Sag mal, du kanntest mich noch überhaupt nicht, als du das Lied geschrieben hast, oder? Hab ich mich getraut, Mademoiselle, du hast gesagt, warum nicht, warum nicht? Ries um uns her. Sieh doch nicht so falsch dazu. Lass mich doch. Rings um uns her sei Sternschnuppen sinken in ein himmlisches Nirgendwo. Du lachtest und fragtest, was wünschst du dir? Ich sagte, Étoile sur Capot. Jetzt fängt's an, Heinz. Wo geht das aus? Drück mal auf den Knopf, richtig. So. Ja. Jetzt, Heinz, jetzt guck doch mal, wie du da aussiehst. Du hast das Jackett falsch geknöpft. Guck mal. Da. Silber und Claire schauten sich die Abschiedsgala an, die ich in der Woche zuvor moderiert hatte. Es war mein größter Job bis dahin. Ein Samstagabend vor der ganzen Fernsehnation zur Feier von Silbers Rückzug aus dem Showgeschäft. Mit dem wunderbaren Titel So könnte es immer weitergehen. Ja, ich durfte mit Henry Silber in der Sofalandschaft sitzen und wir nahmen einen Ehrengast nach dem anderen in Empfang. Am schönsten war der Auftritt der 93 Jahre alten Brigitte Guarente, die schon vor dem Krieg mit Henrys Mutter Lotti Pielstick auf der Bühne gestanden hatte. Brigitte Guarente, meine Damen und Hallo. Herren. Henry. Brigitte. Ja, wunderbar, sie marschiert vorbei. Ja, Mensch, super. Ja, genau, da sollten Sie auch... Ich habe 100 Jahre nicht gesehen. Da 95. Ja, Frau Guarente. Komm, lass mich dich küssen. Oh, mein Schatz. Es wird in keinem Beruf so viel geschmatscht und geküsst wie in unserem. Ja, aber das ist doch schön. Ach ja. Das ist nicht zu feucht. So sieht wahre Wiedersehensfreude aus. Ich bin bei dir. Ich bleibe auch hier. Ja. Frau Guarente. Ja? Man kann ja sagen, dass Sie den Henry am allerbesten und allerlängsten kennen. Sie haben viel zusammen erlebt, 40 Jahre Showgeschäft. Welche von den vielen Geschichten, die es da geben muss, liegt Ihnen denn am meisten am Herzen? Ich werde nie vergessen, die Geschichte mit dir. Als du mit deiner Mutter, diese arme Mutter, die du hattest, die musste das arme Kind mit in die Garderobe schleifen, ja, weil du nur Unfug im Kopf hattest. Das war einmalig. Und ja, eines Tages, Mutter hatte Auftritt. Wer kommt auf die Bühne? Ich. Du. Ja. Aber das war ja noch nicht das Wichtigste. Henry Lein hatte sich vom Umzug der Mutter die Perücke angezogen. Hattest du dir angezogen? Ja, ja, wie niedlich. Oh, weißt du noch, ja? Ja, ich erinnere mich genau. Wahnsinnig. Und du kamst also raus. Ach ja, dann hattest du noch diese hohen Stiefelchen an von ihr, weißt du, ja, mit den hohen Absätzen. Groß, ja. Bist darüber gestolpert. Und der Po war nackt. Ja. Natürlich, Henry Silber zum ersten Mal auf der Bühne und direkt nackter Po. Also es war sehr, sehr komisch. Das Publikum trampelte vor lauter Glück. So schön war das. Und was soll ich dir sagen? Auf einmal kam Mutti. Oh. Verzweifelt, ja, um Gottes Willen. Was. Und vor lauter Angst bist du in den Souffleurkasten. Ach, wie weißt süß. Du das noch? Genau. Meine Damen und Herren, Herr Silber weißt du im Souffleurkasten. Dankeschön. Deine Mutti hat dich aber an den Haaren wieder rausgezogen. Mhm. Das Publikum applaudierte frenetisch. Ja, vielen Dank, Frau. Und Mutti, die Arme musste nun weiterspielen. Ja. Immer wenn sie was sagte, lachte das Publikum. Mhm. Eine wunderbare Geschichte. Ja, so vielen ist. Dank, Frau. Ja, mein Schatz, das sind so meine Erinnerungen mit dir. Vielen weißt Dank. Riesenapplaus für Brigitte Guarente. Eine tolle Geschichte. Dankeschön. So, und jetzt wollen wir aber auch... Du bist ja doch das aus dir geworden, was wir immer gedacht ja, haben. Das du bist Sänger. Ja, das ist mein Stichwort. Der Abend geht langsam zu Ende. Du wirst gleich ein letztes Mal für uns singen, Henry. Aber sag uns doch bitte, was macht ein Henry Silber ohne die Bühne? Ich habe lange hin und her überlegt und mich dann entschieden, ich werde jetzt Gärtner. Gärtner? Oder ich pachte eine Tankstelle. Ja, warum nicht? Beides eine gute Idee. Also dann kann ich dir sagen, werde ich dein erster Henry? Und hoffentlich bester Gast. Ja, natürlich so, ja? Henry. Brigitte, du bist die Einzige, der ich erzähle, wo diese Tankstelle ist. Was, so eine kleine Kneipe dann? So, Henry, du wirst jetzt eins deiner größten Lieder singen. Ein Lied über die Liebe, wie wir es nur von Henry Silber kennen. Komm doch bitte mal hier lang. Wie machst du das? Also ich bring das nicht fertig, ich bin immer verliebt. Die beiden sind nicht auseinander zu bekommen, meine Damen und Herren. Die Unzertrennlichen. Henry, kommst du jetzt bitte hier hin und sagst uns, welches Lied hast du uns an diesem Abend mitgebracht? Ich singe Lilith. Oh, das ist ja toll. Das ist ein Lieblingslied von mir. Und dann habe ich noch eins. Sterne auf deiner Haut. Ich singe Lilith. Ja, das sollst du auch. Aber nicht alleine, meine Damen und Herren. Sie haben für uns ihre Tournee unterbrochen. Sie spielen mittlerweile in ausverkauften Hallen. Aber das wissen vielleicht wenige. Angefangen haben sie wie so viele im Background-Chor von Henry Silber. Hier sind sie, Vanessa und Nicole Krebnitz. Begrüßen Sie mit mir den Chor Diamant. Sie tanzte auf dem Basar in der Stadt aus tausend und einer Nacht, als der Himmel voller Sterne war. Ihr Lächeln und ihr langes, schwarzes Haar. Ein Blick von ihr und mir war klar. Lilith aus dem Zweisturmland, so charmant. Sie ist so charmant. Das Herz verbrannt in deiner Hand. Das ist unser Lied. Und was immer auch geschieht, ich lebe nur für dieses eine Lied. Ich stand neben der Bühne und hörte einfach nur zu. Lilith, dieser Song war für mich Henry Silber. Der große Leidenschaftliche, der für eine Liebe, die ihn zerstören wird, mit leichter Hand sein ganzes Leben wegwirft. Und vielleicht wird es diese Oase nie geben. Nur lodernden Wüstensand. Vielleicht kostet mich deine Liebe mein Leben. Du Schöne aus dem Morgenland. In den Medien wurde sein Liedvortrag von diesem Abend zwar verrissen, doch ich fand, er sang berührend, als hätte er seine Oase schon gefunden und würde dort mit Lilith geheimnisvolle Getränke schlürfen. Was immer auch geschieht, ich lebe nur für dieses eine Lied. Danke, Deutschland! Danke, dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. 40 Jahre! Und es geht ja auch noch immer, wenn man so ein Publikum hat. Noch einen drauf. Lilith aus dem Zweistromland, so charmant. Sie ist so charmant. Du hast mein armes Herz verbrannt in deiner Hand. Das ist unser Lied. Und was immer auch geschieht, ich lebe nur für sie alleine machen. Er pachtete dann wirklich eine Tankstelle. So viel sickerte durch. Doch es blieb für die Öffentlichkeit ein Rätsel, wo sich diese Tankstelle befand. Selbst die Aktion 10.000 Euro für die Auffindung von Henry Silber, finanziert von einer großen Boulevardzeitschrift, verschaffte zwar etlichen Tankstellenpächtern einen ungewohnten Medienrummel, doch der wahre Henry Silber befand sich nicht unter ihnen. Ja, hier, guck, steht's doch. 10.000 Mark zur Auffindung von Henry Silber, die hol ich mir. Was? Ja. 10.000 Euro? Die alten Donneren Mark. Er blieb über 2 Jahre unerkannt. Allerdings ging es in dieser Zeit auch mit dem Suff wieder los. Von Pfirsichsaft über Pfirsichsaft mit Whisky zu Whisky pur. Ein Weg, den er in seinem Leben oft beschritten hatte und zu dem es für ihn auf Dauer keine Alternative gab. Er ließ sich scheiden von Claire, seiner dritten Frau, auch das in aller Stille, und bis heute weiß keiner warum, denn sie lebten ganz offensichtlich nie in Trennung. Verreck, mir ist es scheißegal, scheißegal. Du kannst untergehen wie eine Qualle, aber ich will nicht an deinem Hals hängen, ich will nicht mit untergehen. Verstehst du? Bier in die Ohren rein, in die Nase. Du schaust dieser Siff hier überall. Pack deine Sachen. Ja, ich pack meine Sachen. Wo ist das Geld? Direkt in die Leber. Dass du hier versteckt hast, gib mir das Geld jetzt. Hier ist kein Geld versteckt, du kriegst auch kein Geld. Ich will den Geld. Ja, ich will in ein Restaurant gehen, ich will essen gehen, ich will Leute sehen. Ja, tu das. Hier, dieser Einöde mit dir rumzuhängen und nur beschimpft zu werden. Du bist aber fett aus. Und du bist weg. Das ist das allerletzte Bier, was ich mir angucke bei dir. Ja. Sauf dich zu Tode. Das habe ich vor. Ich bin weg. Ja. Gib die Tasche her. Ja. Tschüss. Nimm doch selber. Ciao, vergiss nichts. Liebling. Hoffentlich verfaust du auf diesem Scheißsofa. Ja. Ich bin schon lange dabei. Seit meinem ersten Besuch beim Zahnarzt verfaul ich. Gott sei Dank ist sie weg. So, und jetzt höre ich mir das an, meine traurige Blume. Traurige Blume. Ah, da kommt sie wieder. Komm mal her. Claire, komm, traurige Blume. Na, du bist immer so. Nein, du bist so. Das ist du kannst halt du so. Nicht einmal schön sein. Immer. Ah, hier. Hör doch. Komm, setz dich hierher. Schön ruhig. Kann nicht mehr. Ja, hast du nie was gekonnt. Aus mir hätte auch was werden können, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Das kann ich dir sagen. Tja. Lass mich mal ein Bier trinken. Manchmal weißt du nie, wo der Kopf dir steht. Du lässt ihn hängen, wenn die Wolken drängen. Nimm mich mal fest, du traurige Blume, es ist noch nicht zu spät. Doch, es ist zu spät. Hör mal zu, was du singst. Irgendwann wirst du blühen, frei blühen. Irgendwann. Traurige Blume. In meiner Hand. Siehst du im Traum. Das goldene Land. Schließlich spürte ihn doch ein Fernsehteam auf, an einer Landstraße irgendwo in Nordhessen, und es stellte sich heraus, dass sie monatelang flächendeckend sämtliche Tankstellen im Bundesgebiet abgesucht hatten. Und bitte. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Eine kleine Sensation ist geschafft. Ich bin selbst sehr stolz. Wir befinden uns hier in einem provinziellen Raum vor einer Tankstelle, das wäre erstmal nicht so besonders, aber da drin wartet ein kleiner Knaller auf uns. Henry Silber. Henry Silber, der gesucht wurde, wie seinerzeit nur die härtesten RAF-Terroristen, ist jetzt aufgespürt worden. Und ich schreibe es mir selbst etwas zu, denn ich war wirklich mit dabei und mein ganzes Team hier, der Rüdiger Kameramann und der Robert am Keyboard. Keyboard ist ein gutes Stichwort. Wir haben eine kleine Überraschung vor. Vielleicht kann uns ja der Henry Silber ein paar seiner schönsten Songs singen. Gut, dann gehen wir mal ran an die Tür und klopfen. Das wird was. So, wollen wir mal kurz. Klopft, hat schon jemand gesagt? Nein. Ah, da bewegt sich was. Guten Tag, wir kommen von RTL 2. Aha, da ist schon viel Freude im Raum. Ich probiere das gerade noch mal. Robert, mach mal Keyboard schon mal klar. Hallo, Herr Silber. Guten Tag, Herr Silber. Ah, ja, okay, ihr habt uns gefunden. Ja. Rein. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Sie gefunden. Wunderbar. Robert, komm mal mit dir. Bier, Schnaps, Persiko, Apfelkorn, Bibel, Fernet, Branken, Bampe, Likör. Ach. Alles im Repertoire, alles im Repertoire. Tag, Frau Silber, rein, Tag, Herr Silber. Ja, das ist ja eine Riesenstimmung hier. Robert, komm mal rein mit dem. Komm mal rein mit dem. Ich reiß jetzt Hüller auf! Ist das tonmäßig zu viel? Nein, jetzt bleiben Sie mal da stehen! Wir haben etwas Wunderbares vorbereitet. Die Zuschauer haben mit uns gefiebert, sie endlich zu finden. Meine Damen und Herren, da hinten in der Unschärfe ist jetzt Herr Silber. Und Herr Silber, Sie werden sich freuen. Wir haben Ihnen ein paar super alte Songs mitgebracht. Direkt ins Comeback, meine Damen und Herren. Haben Sie uns gefunden? Ja, wir haben weder Mittel noch Zweck gescheut, sozusagen. Oh, ja, da sage ich nicht nein. Da kann man noch ein Schlückchen drauf trinken, meine Damen und Herren. Wir haben auch, jetzt machen wir die Musik an. Wir haben auch ein bisschen Musik mitgebracht, Herr Silber, weil wir uns sehr freuen, endlich jetzt wieder von Ihnen was hören zu können. Darauf hoffen wir doch. Wir wissen nicht, warum Sie sich zurückgezogen haben, aber jetzt wissen wir, Sie sind da und wir freuen uns sehr. Jetzt. So, jetzt wollen wir mal. Kennen Sie das noch? Kennen Sie das noch? Ja? Einer der schönsten Sounds, meine Damen und Herren. Endlich ist er wieder da und vielleicht singen Sie uns was. Ich kann ja einfach mitsingen. Also, der Titel heißt natürlich, wie heißt er? Dunkelfeuer Lilith. Lilith, genau so heißt der Titel. Okay, so Robert, komm mal. Das dunkle Feuer hat sich in mir entfacht. Der Tanz auf dem Bazar. Ich singe mit. In der Stadt aus tausend und einer Nacht, als der Himmel voller Sterne war. Ihr Lichen und ihr schwarzes Haar. So, und jetzt. Lilith aus dem Dreistromland. So charmant. Ja, da überwiegt die Freude jetzt. Ja. Ich glaube, Sie verstehen mein Lied nicht. Heinz, komm rein! Robert, hör mal auf jetzt. Ja. Sie singen nicht, Sie grölen. Oh, schade, aber jetzt hatten wir uns gerade ein bisschen eingegruft. Ich singe jetzt meine traurige Blume. Oh. Das. Robert, hast du das drauf? Meine Damen und Herren, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aus welcher Zeit ist das denn? Mein Lieblingslied. Okay, dann hören wir jetzt das Lieblingslied von Henry Silber. Wie heißt denn das? Traurige Blume. Nein, Robert, du hast ja gehört. Ist anders. Traurige Blume haben wir nicht drauf, aber wir haben ja einen begabten Keyboarder hier. Vielleicht. So, spiel mal einfach. Du kannst ja einfach mitspielen. Komm, jetzt weiter. Okay, die traurige Blume. Traurige Blume vor meiner Tür. Heinz, du bist so betrunken. Der Himmel ist dunkel, oh. Du kannst nichts dafür. Robert, wenn Gewitter aufziehen, dann kannst du nicht fliehen. Heinz, hör auf. Doch traurige Blume, ich bleibe bei dir. Sehen Sie denn nicht, was Sie hier machen? Sehen Sie das denn nicht? Ja, mein. Frei blühen, bunt blühen, wirst du blühen, frei blühen. Heinz, hör jetzt bitte auf zu singen! Blühen. Oh, ja! Jetzt hör auf zu singen! Ja, jetzt werden wir hier ungewollt Zeuge einer. Ich probiere es einfach nochmal. Ich lasse mich nicht entmutigen. Wir probieren es nochmal. RTL2, ihr Sensationsteam. Jetzt wollen wir. So, Herr Silber, ich habe noch ein Angebot. Das war ja auch ein trauriges Lied. Vielleicht ein lustigeres. Ich habe hier noch eins ausgekramt. Halt doch mal die Klappe. Ich mache doch gerade die Moderation. Ah, oh Mann, jetzt bin ich raus, verdammt nochmal. So, Herr Silber, das war ja auch ein trauriges Lied. Vielleicht noch ein lustigeres zum Ausgleich. Noch ein Wort und ich hole die Polizei, verstanden? Ich habe ein Händchen, mach mal. Ich habe ein Händchen für Leidenschaft. Können Sie mitsingen? Auch von innen? Oder machen wir ein anderes, hier mit dem Vater Morgana. So. Ja. Komm, mach schnell. Hast du deinen Sound? So, ich klopfe nochmal. Herr Silber! Lassen Sie doch meinen Mann in Ruhe. Ich hab's Ihnen freundlich gesagt. Verstehen Sie mich? Aber das ist Sie doch sollen meinen Mann in Ruhe lassen. Eine Chance Sie für sehen Comeback. Doch, was da sitzt. Sie sehen Herr doch. Silber, vielleicht versteht das Ihre Frau nicht, aber das ist eine Chance für Comeback. Ja, dann geh drauf mit der Kamera. Der heult, komm, geh rein. Ja, mit Licht ist scheißegal. Bist noch drauf? Bist drauf? Bin drauf. Okay, here we go. Herr Silber! Hier, noch ein Lied von Ihnen. Fata Morgana. Ja, mit Akkorden. Morgana, du bist ne Fata Morgana. Herr Silber! Fata Morgana, unerreichbar am Horizont. In der Nacht nach dem erfolgreichen Abschluss der Aktion 10.000 Euro für die Auffindung von Henry Silber hatte er seltsam geträumt. Und am Morgen befand er sich in einem komischen Dämmerzustand. Claire führte das zunächst auf den Alkohol zurück, aber als er noch am Nachmittag im Bett lag und mit schlaftrunkener Stimme wirres Zeug redete, machte sie sich ernste Sorgen. Heinz! Mama? So, jetzt hol ich einen Arzt, sagte Claire. Doch er fasste sie ums Handgelenk und hielt sie zurück. Behemoth. Behemoth Brun. Behemoth Mede. Mede. Was Wahnsinn. Ethekel. Heinz, wenn du so weitermachst, dann schicke ich dich in die Klinik und zwar sofort. Hör auf! Er ließ ihr Handgelenk los und blickte sie tief an. Was du gerade gehört hast, das ist ein Dialekt, den seit 4000 Jahren niemand mehr auf Erden spricht. Ach, du spinnst doch. Ausgestorben. Ich habe die Vergangenheit und die Zukunft gesehen. Über Nacht war Henry Silber zum Propheten geworden. Und es hatte ihn den halben Tag gekostet, sich mit dieser neuen Gabe und Berufung zurechtzufinden. Behemoth, Behemoth Brom, Behemoth Mene. Dortmine. Ja, das ist wohl aus dem Zweistromland, was? Heinz, ich möchte, dass du in die Klinik gehst und diesen Scheißentzug machst. Aber Liebling, ich habe die Zukunft gefragt. Entzug ist schädlich. Entzug ist für mich tödlich. Ich habe die Vergangenheit Heinz. Und die Zukunft gesehen. Heinz, bitte. Behemoth Brom, Behemoth Betekel. Gleich am nächsten Samstagabend war Henry Silber wieder mal Gast in meiner Show. Die Bilder mit dem Fernsehteam an der Tankstelle waren noch frisch und man wollte mit einem neuen Song daraus Kapital schlagen. Um es spannend zu machen, hatten wir Silbers Auftritt ans Ende der Sendung gesetzt. Während der Sendung wurden immer wieder Momentaufnahmen aus der guten Zeit eingespielt, als Henry Silber noch fit war. Ich machte mir Sorgen, dass er zu viel trinkt in der Garderobe. Und als er schließlich aufgetreten ist, war er zwar angetrunken, aber er hatte einen entschlossenen Blick, den ich so bei ihm noch nie gesehen hatte. Um das hier gleich mal klarzustellen, ich werde nicht singen. Aber Herr Silber, das wäre doch sehr, sehr schade, wo Sie doch extra heute zum Singen da sind. Sie haben doch Ihr neues Lied im Gepäck. Sie war die Schönste und das wollen Sie uns doch heute hier exklusiv präsentieren. Nein. Zum Singen bin ich nicht gekommen. Doch sind Sie wohl. Schließlich warten doch alle jetzt hier auf Ihren Song. Ich habe die Vergangenheit und die Zukunft gesehen. Wie bitte? Ich werde jetzt Wahrsager. Ja, meine Damen und Herren, Henry Silber, immer für eine Überraschung gut. Henry Silber, meine Damen und Herren. Also ich war wohl nicht klar genug. Ich bin euer Prophet. Behemoth. Matmine, Betekel. Na gut, meine Damen und Herren, das wollen wir doch jetzt mal genauer wissen. Ich werde jetzt hier die Probe aufs Exempel starten, ganz unverblümt. Was sehen Sie, wenn Sie in meine Zukunft blicken? Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie das auch wirklich hören wollen? Ja, ich bin auf alles gefasst. Das ist auch gut so. Sie sterben nämlich morgen. Tja, wenn's weiter nichts ist, vielen Dank, Henry Silber! Wollen Sie doch etwas Genaueres wissen? Nein, danke, da lasse ich mich überraschen morgen. Also, um es kurz zu machen, es wird von unten kommen. Meine Mission ist für heute Abend beendet. Herr Silber, Ihre Mission sollte doch heute Abend sein, für Ihr Publikum hier zu singen. Herr Silber, ja, da geht er, Herr Silber. Wir bleiben zurück. Ja, meine Damen und Herren, Henry Silber, immer wieder ein tolles Rätsel, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen hier im Studio, in dem Henry Silber interviewt wurde. Sie alle kennen den Vorfall. Eine Sensation, ein Knaller. Jetzt allerdings scheint dieser Knaller doch ein kurzes Ende und Aufdeckung gefunden zu haben. Ich stehe hier zusammen mit dem Tonmann Detlef Lehmann, der behauptet, das alles war Schmu. Warum? Wie ist es dazu gekommen, Herr Lehmann? Also ich bin, nachdem ich im Studio fertig war, bin ich zurückgelaufen in Richtung Kantine. Und da muss ich wo die Garderoben sind auch? Genau, da sind die Garderoben von den Herren. Und da war ja nur ein Gast heute Abend, der Herr Silber. Ja. Und ich habe ganz deutlich ein Lachen gehört aus seiner Garderobe. Ein hämisches Lachen. Und könnte es sein, dass er irgendwie ein Gebet verrichtet hat? Wir alle wissen, er ist Wahrsager geworden, wie er vorgibt. War es ein Teil eines kultischen Ritus? Oder war das so ein normales Lachen, wie man es auch in der Kneipe hört? Es war so ein händereibendes Lachen, so ein so in der Art. Also offenbar ein Beweislachen dafür, dass man hier versucht hat, der Öffentlichkeit Hörner aufzusetzen. Ja, so hat es sich angehört, ja. Ja, meine Damen und Herren, was soll man dazu sagen? Ich halte das, ich will nichts vorwerten, aber doch eindeutig. Detlef Lehmann, vielen Dank. 50 hat man gesagt, oder? Weiß ich nicht. Hier, komm. Wir reden nicht drüber. Okay. Gut, genau. Danke. Wir sehen uns. Ja. Detlef, ne? Montag. Ja. Ich überlebte den nächsten Tag wirklich nur mit knapper Not. Als ich auf einem Zebrastreifen eine Straße überqueren wollte, schlugen mir aus einem Kanalzugang plötzlich Funken entgegen, von einem Schweißgerät. Ich habe aufgeschrien, bin zur Seite gesprungen, auf ein wartendes Auto zu. Der Fahrer ist vor Schreck aufs Gas getreten und mir ins Bein gefahren. Angesichts von Silbers Prophezeiung eigentlich ein glimpflicher Ausgang. Richtig übel nehmen konnte ich ihm das aber nicht. Was konnte Henry Silber schon für meine Zukunft? Also schön, dass du da bist. Jetzt mach doch mal das Gedudel hier aus. Ja, dir zuliebe mache ich das Gedudel aus. Das ist dein eigenes Wort. Und weißt du, was ich im Radio gehört habe? Die Moderatorin verzichtet auf diesen Schadensersatz. Du hast wirklich Glück. Du hast Glück. Diese dumme Gans. Was heißt denn die dumme Gans? Na ja, du guck mal hier. In der Presse, da hat sich die Meinung durchgesetzt, dass ich bei meinen Vorhersagen zwar zu Übertreibung neige, aber in der Tendenz nicht. Ich bin hier. Tendenz richtig. Sag mir doch mal, wie das Wetter morgen wird. Du sollst damit aufhören. Das Wetter morgen 28 Grad. Ja, das will ich sehen. Ja, das wirst du morgen erst sehen. Ach Mensch, Heinz, jetzt hör damit auf. Ich will das nicht mehr. Mir macht das Angst. Hol mir bitte bist nicht der liebe Gott. Bier? Dann hörst du auf damit, okay? Hör ich auf. Okay, gebongt. Hörst du auf damit? Ja. Ich hol dir ein Bier. Ich möchte sehen. Ich hol dir ein Bier. Henry Silber gab bekannt, er werde als Wahrsager auf keinen Fall mehr öffentlich in Erscheinung treten und rief damit überall Enttäuschung hervor. Kein Wort mehr über das, was morgen passiert, okay? Singen sollst du, singen. Doch er ging wieder mit seinen Liedern auf Tournee. Allerdings weigerte er sich, wie früher in den großen Mehrzweckhallen zu singen, suchte sich stattdessen schmierige Stadtrandkneipen aus und bald war in der Presse von einer endlosen, üble Spelunkentour die Rede. Viele Fans freuten sich anfangs über diese Möglichkeit, ihm nahe zu sein, doch schlimm war für sie zu hören, was er mit den Texten seiner Lieder anstellte. Anstatt verzaubert, benutzte er verprügelt. Sie war die Schönste auf dem Gala-Empfang. Ich war zu schüchtern und ich sprach sie nicht an. Jetzt lieg ich wach, nachts um vier, verprügelt von hier. Wach, nachts um vier, verprügelt von hier. Und auch Lilith musste dran glauben. Lilith aus dem Zweistromland, so charmant. Du hast mein armes Herz verbrannt in deiner Hand. Das ist hier mein Glied. Und was immer auch geschieht, ich lebe nur für dieses eine Glied. Ja, Arschlecker. Ich muss doch wovon leben. Es wurde berichtet, dass Bernie Scholz, Silbers langjähriger Texter, in eine dunkle Ecke gedrückt einen dieser Auftritte verfolgte. Mit versteinerter Miene, aber beide Augen voller Tränen. Selbst vor seiner Ballade Perle von Reykjavik machte Henry Silber nicht Halt. Ich hab ein Händchen für Leidenschaft und das Herz für Musik. Mein Schatz, du hast mir das Glück gebracht. Komm jetzt mit auf den Fick. Ich hab ein Männchen für Leidenschaft und das Herz voll Musik. Mein Schatz, du hast mir das Glück gebracht. Komm jetzt mit auf den Fick. Ich hab ein Männchen für... Fast 3 Jahre dauerte Henry Silbers Kneipentournee. Dann hielt sein Körper nicht mehr durch. In einer einschlägigen Berliner Kneipe brach er bei der 4. Nummer zusammen. Herr Silber. Ja, wird schon wieder. Henry Silber verstummte und nach einer Viertelstunde war für den Wirt Rolf klar. Du musst die Rettung her. Ja, hallo, wir hätten gerne die Rettung. Rumannstraße, Zimmer 40. Ja, ist Notfall. Ja, die Beeilung. Halt durch, Henry. Wusste der Prophet von seiner Krankheit, Seite 6 und 7. Man vermutet Krebs. War es sein letzter Tango? Der große Henry. Ja, hallo? Nein, den ganzen Vormittag geht das hier so. Schluss! Gesoxe. Schon am nächsten Tag war Silber aus dem Krankenhaus, in das man ihn eingeliefert hatte, verschwunden. Es hieß, er sei in eine andere Klinik verlegt worden, aber wieder blieb sein Aufenthaltsort monatelang geheim. Irgendwann hatten alle aufgehört, ihn zu suchen. Von ganzem Herzen bin ich wild, ich bin jung, wann immer ihr mich braucht. Das sind die Sätze, die ein großes Leben bezeichnen. Ein Leben, das nun zu Ende gegangen ist. Heute wird in Berlin eine große Schauspielerin zu Grabe getragen. Wir sprechen von Brigitte Guarente. Bekannt aus solchen Filmen, die das Stadtbild prägten, wie zum Beispiel Der rote Wahnsinn, Dächer oder Papier ist geduldig. Das sind Filme, die Berliner Geschichte schrieben und heute geht ein Teil von Berliner Geschichte zu Ende. Der Himmel über Berlin hängt grau und tief, doch das Wetter hält sich und ist mild, so als wollte der Himmel nicht weinen. Es gibt nichts zu beweinen, denn die Guarente sagte immer wieder, lass uns weitermachen, von ganzem Herzen. Nun nehmen Tausende von Berliner und Berlinerinnen Abschied, viele Prominente aus Film, Fernsehen und Hörfunk, dem die Guarente als letztes am nächsten stand. Sichtlich bewegt und dennoch tapfer tritt jetzt der Sohn Justus Guarente, der gelernte Elektrotechniker, zum Sarg der Mutter, berührt ihn und legt einen Strauß Lilien auf den Deckel, dreht sich nun zu der Menge um, um einige Worte an sie zu richten. Liebe Freunde, liebe Verwandtschaft, sehr geehrter Herr und Frau Bundespräsident, liebe Mutti, wir tragen heute hier meine Mutter zu Grabe. Und ich als ihr Sohn möchte einen letzten Dienst an ihr vollziehen. Sie hat gesagt auf ihrem Sterbebett, ich war dabei, hat sie gesagt, wenn ihr mich denn in die kalte Erde legt, dann soll Henry Silber noch einmal singen. Damit es mir etwas wärmer wird in meinem Kasten aus Holz. Wie wir alle wissen, liebe Verwandtschaft und liebe Freunde und sehr geehrter Herr Frau Bundespräsident, wird dieser Wunsch niemals in Erfüllung gehen können. Aber wir sind heute zusammengekommen in so großer Zahl. Da musste ich Ihnen einfach diesen letzten Wunsch mitteilen. Leider aber ist er nicht da, liebe Mutter. Henry Silber wird nicht singen an deinem Grab, aber in unserem Herzen wirst du es immer warm haben. Dankeschön. Ja, das waren die traurigen und bewegenden Worte von Justus Guarente. Er ist schnell gegangen, aber das kann man vielleicht auch verstehen. Die Trauer hat ihn überwältigt. Und wer die Familiengeschichte kennt, da kommt einiges zusammen. Jetzt ist allerdings, müsste ich die Regie fragen, was gibt es hier einen Vorfall, der offenbar nicht im protokollarischen Ablauf steht. Es ist jetzt ein Mann an den Sarg herangetreten. Ich habe keine Informationen, wer das ist. Er hat eine Brille und jetzt eine Glatze, die er offenbar abnimmt. Ich, meine Damen und Herren, ich weiß nicht genau, was das für eine Situation ist. Ich habe jetzt auch keine Informationen, aber jetzt im Moment, also wenn ich das richtig sehen kann, meine Damen und Herren, ist das, das ist er doch, oder was? Ja, das ist Henry Silber, meine Damen und Herren, das ist ja unglaublich. Das ist Henry Silber, wer hätte das gedacht? Nun geht doch der Traum der Guarente in Erfüllung. Henry Silber ist ans Grab gekommen, hat sich nach vorne gespielt und hat die Möglichkeit ergriffen, jetzt das, ja, er will offenbar jetzt, setzt zum Singen an. Meine Damen und Herren, ein Traum wird wahr. Henry Silber am Grab der Guarente. Für mich, wenn Sie mir das zu sagen gestatten, ist Brigitte eine Schwester gewesen. Die große Schwester, die ich zu Hause nie hatte. Was sie mir bedeutet und was ich ihr verdanke, das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Ich will deshalb auch gar nicht viel sagen, nur zwei Dinge. Erstens habe ich mir vor kurzem geschworen, in diesem Leben nie wieder zu singen. Und zweitens wird nichts in der Welt mich davon abbringen, Brigittes letzten Wunsch zu erfüllen. Die Nacht war so lau und der Himmel so nah, in der Luft lag ein Hauch von Amour. Ich fragte, schenkst du mir noch einen Tango? Und wir beide vergaßen die Uhr. Die Sterne auf deiner Haut, Mademoiselle, der Mondschein auf deinem Gesicht. Heut Nacht hab ich mich getraut, Mademoiselle, und du hast gesagt, warum nicht, warum nicht. Wir wirbelten und drehten uns im Tango-Takt zu den Sternen hinauf, Stück für Stück. Wir schwebten auf unserer Umlaufbahn, in meinem Arm lag das Glück. Die Sterne auf deiner Haut, Mademoiselle, der Sommer in deinem Haar. Ich hab mich einfach getraut, Mademoiselle, und der schönste aller Träume wird wahr, der wird wahr. Dann gab Henry Silber den Sargträgern einen Wink und sie ließen den Sarg der Guarente in das Grab hinab. Es war, als wäre der Chor Diamant ein letztes Mal gekommen, um weiterzusingen. All hands in the air now! Move your bodies folgenden Herbst erschien die Platte Silber Mixed Up. Henry Silber war jetzt ein Star der Clubszene. So konnte er vor großem Publikum auftreten, ohne dass er sein Gelübde nicht mehr zu singen wieder brechen musste. Denn was in den neuen Versionen von seinem Gesang übrig geblieben war, wurde als Playback eingespielt und Henry Silber erschien bloß auf der Bühne, um Kommandos in die langen instrumentalen Passagen hineinzurufen, in unbeholfenem Englisch und mit begeistert wedelnden Armen. All hands in the air now! S.O.S. Für mich ein schöner Kompromiss. Herr Silber, vielleicht nur 5 Minuten, einfach nur mal, um Ihre eigene Einschätzung zu Ihrem großartigen, fulminanten Comeback hier klar zu kriegen. Also im Herbst ist ja die Dancefloor-Platte neu erschienen mit 12 DJs, die 12 ja. ihrer größten Schlager. Gerade schon mal remixen. Nur um einige DJ-Namen zu nennen: Vitamin Ö, Cosmo Cop, Erst Aperol und Blink Blink. Allerdings ist es natürlich so, dass durch die elektronische Musik Sie als Person gar nicht mehr so im Vordergrund stehen, also Ihre Stimme eher verzerrt. Und wie schätzen Sie denn selber Ihre neue Position da ein, Ihre Rolle? Für mich ein toller Kompromiss. Und jetzt hier gerade aus dem Club, Generationskonflikt oder neue Musik, was für einen Bezug haben Sie denn wirklich eigentlich zu dieser Musik? Wo die Leute sich treffen, um zu tanzen und um zu feiern und sich nicht die Köpfe einzuschlagen, da will ich mitten unter ihnen sein. Mensch, jetzt lass die doch. Ja, und meine Mission ist für heute Nacht beendet. Herr Silber, was ist mit dem Trinken? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Können wir jetzt mal. Aber ja. vielleicht noch etwas zu Ihren neuen Projekten. Was steht denn sonst noch an? Und Scheiße. Was ist mit dem Trinken? Wie plump war das denn? Wir achten jetzt auf Ernährung. Heinz ist jetzt viel schlanker als in der Zeit seiner Kneipentournee. Ach, irgendwie fühle ich mich jetzt auch entspannter. Unter jungen Menschen zu sein, hält mich jung. Ja, und der Heinz hat jetzt auch eingesehen, dass er nicht mehr so oft auftreten muss. Und ein kurzer Auftritt manchmal mehr Erfolg hat als ein langer. Nicht, Heinz? Also, dass er einfach die Sache ruhiger angehen kann. Und die Ruhe, die finde ich am liebsten zu Hause. Bei Claire. Ja, wir haben jetzt ein Bauernhaus im südlichen Schwarzwald gekauft. Wegen Landschaft und Klima. Heinz liebt die Autogrammstunden auf Messen oder in großen Plattenläden, wenn ihn junge Teenager in dichten Schwärmen umringen. Dann wird er fast väterlich und dann sagt er auch mal positive Dinge. Also er macht den Leuten Mut. Ihr seid auf einem sonnigen Weg. Ja, wer so bekannt ist, der hat eine Vorbildfunktion. Hört immer gut zu, wenn euer Herz zu euch spricht. Die Menschen fanden das lustig. Manchen wurde auch ein bisschen feierlich zumute. Nur Henry Silbers eigenes Herz machte das nicht mehr mit. In einem Landgasthof nicht weit von seinem Haus erlitt er einen Infarkt. Heinz! Heinz, sag was! Mein Gott, diesmal hat es dich erwischt. Diesmal ist es keine ausgestorbene Sprache, die dich umwirft. Ist denn hier niemand? Helf mir doch mal, ruf den Krankenwagen an! Hilfe! Hilfe! Er lag auf der Intensivstation und schlug die Augen auf. Schwester Rose wachte an seinem Bett. Claire schlief im Zimmer nebenan, denn man hatte ihr erlaubt, an seiner Seite zu bleiben. Es war gegen 4 Uhr morgens. Herr Pielsticker. Heinz Pielsticker. Er war unter seinem bürgerlichen Namen bei Schwester Rose eingeliefert worden. Pielsticker haben wir hier nicht. Aber er schien nicht wahrhaben zu wollen, dass es mit diesem Pielsticker jetzt zu Ende ging. Pielsticker haben wir hier nicht. Hörst du mich? Heinz. Hier, spürst du meine Hand? Ich bin bei dir. Wollen Sie zum Pielsticker? Du hörst mich doch, Heinz, hm? Ja. Herr Pielsticker, regen Sie sich nicht auf. Bleiben Sie ruhig. Ich bin hier am falschen Ort. Herr Pielsticker sollte hier sein, nicht ich. Die Dame hat es gesagt. Jetzt kriegen Sie kleine Spritze. So. Fertig. Also, los jetzt. Holen Sie diesen Pielsticker, das ist mich in Ruhe. Bleiben Sie ruhig. In Viertelstunde ist Ihre Frau Doktor. Die hilft Ihnen weiter. Pielsticker, du Arschloch, wo steckst du? Du bist ganz richtig hier, Heinz. Die machen dich wieder gesund. Sie werden ein bisschen operiert und dann geht wieder der Berg auf. Wie fühlst du dich, hm? Schlafen Sie ein bisschen. Versuchen Sie ein bisschen schlafen. Dann geht's Ihnen besser. Mit einem Ruck richtete Silber sich auf. Alle erschraken. Sofort Licht an! Das Licht ist an. Henry Silber ließ nicht zu, dass man ihn wieder hinlegte. Er saß in seinem Bett und blickte nach einer Weile auf zu Claire. Er lächelte und sie lächelte zurück. Du schläfst jetzt noch 2 Stunden, dann geht's dir besser, ja? Er schüttelte immer noch lächelnd den Kopf und antwortete: Im Gegenteil. Und dann begann er zu singen. Das dunkle Feuer hat sie in mir entfacht. Sie tanzte auf dem Basar. In der Stadt aus 1001 Nacht, als der Himmel voller Sterne war. Ihr Lächeln und ihr langes, schwarzes Haar. Ein Blick von ihr und mir war klar. Lilith aus dem Zweistromland, so charmant. Du hast mein armes Herz verbrannt in deiner Hand. Das ist unser Lied. Und was immer auch geschieht, ich lebe nur für dieses eine. Dieses eine Lied.